Lektion 10 Übung 6 Ich höre gerade, Sie haben vor kurzem geheiratet. Dazu möchte ich Ihnen noch viel Glück wünschen. Das ist sehr nett von Ihnen. Vielen Dank. Sind Sie auch verheiratet? Ja, und ich habe 3 Kinder. Söhne oder Töchter? 2 Töchter und einen Sohn. Und Sie bekommen ja auch bald Ihr erstes Kind. Wann ist es denn soweit? In 4 Wochen. Wir freuen uns schon sehr. Ach, das glaube ich. Viel Glück. Möchten Sie einen Sohn oder lieber eine Tochter? Wir freuen uns über beides. Da haben Sie recht. Darf ich Sie etwas fragen? Ja, bitte, natürlich. Ich habe gerade gehört, wie Sie sich unterhalten haben. Sie sprechen ja fantastisch Deutsch. Ach, danke. Ja, und wie haben Sie das gelernt? Ich mache nämlich gerade einen Spanischkurs. Ach, wissen Sie, ich habe in Deutschland studiert und komme beruflich oft nach Deutschland und Österreich. Und wo haben Sie studiert? In Köln. Vor 12 Jahren habe ich dort mein Examen gemacht. In Köln? Hat es Ihnen da gefallen? Wir wohnen ganz in der Nähe. Ja, sehr. Ich habe heute noch Freunde dort, zum Beispiel meine Vermieter in Godorf. Da habe ich 2 Jahre gewohnt. In Godorf? Wir kommen auch aus Godorf. Entschuldigung, darf ich Sie etwas fragen? Sie haben gerade gesagt, Sie haben in Deutschland studiert. Was machen Sie denn beruflich? Ich bin in Lagos für das Verkehr.